Das Nationale Wissenschaftlich-Technische Seminar über Marschlandbau fand am 27. und 28. November im Palast der Wissenschaft und Technologie in Pjöngjang statt. Der Veranstalter des Seminars war der Zentralvorstand des Generalverbandes der Wissenschaftler und Techniker Koreas. Am Seminar beteiligten sich die Funktionäre, Lehrer, Forscher, Konstrukteure und Doktoranden aus mehr als 10 Einheiten wie der Kim Il-sung-Universität, Zweigstelle für Hydrometeorologie der Staatlichen Akademie der Wissenschaften, dem Konstruktionsinstitut für Marschlandbau und dem Vereinigten Marschlandbaubetrieb des Bezirkes Nordpyongan. Auf dem Seminar wurden mehr als 70 wertvolle Dissertationen dazu veröffentlicht, im Einklang mit den natürlichen und geografischen Besonderheiten Koreas und den Forderungen der sich entwickelnden Realität, rationelle Baumethoden aktiv einzuführen und dadurch den Marschlandbau zu modernisieren und zu verwissenschaftlichen. Den Teilnehmern mit ausgezeichneten Dissertationen wurden die Zertifikate und die entsprechenden Preise verliehen.